Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 27. Oktober 99. Zu der vermehrten Einnahme und deinem Aufenthalt in Weimar wünsche ich dir Glück. Du wirst auf eine angenehme Art dort existieren, ohne die Abhängigkeit eines Hofmannes, aber auch ohne Schmollen mit einem Hofe, der dir seine Zuneigung auf eine verbindliche Art zu erkennen gibt. Das Theater wird gewiss manche Idee zu eigenen Arbeiten in dir erwecken. Oft durch die schlechtesten Stücke kommt man auf einen Gedanken, der ausgeführt zu werden verdiente. Unter den Messprodukten der Literatur ist wenig Erhebliches. Vossens Aeneis ist mir ungenießbar. Bei dem Virgil scheint mir das Unnatürliche, Verworrene und dabei oft Gemeine in der Sprache noch weniger erträglich. Ich las bei dieser Gelegenheit das Fragment deiner Übersetzung wieder, die mir großen Genuss gab. Der Hexameter allein zwingt's nicht, und ich begreife nicht, wie ein Mann von Talent so geschmacklose Begriffe von der Treue eines Übersetzers haben kann. Vossens Musenalmanach wird den deinigen nicht verdunkeln, wenn du auch diesmal nicht so reich wärst. Mich wundert, dass er noch nicht erscheint. Wenn du historische Stoffe ganz ausschließest, so wird es dir schwerer werden, dramatische Sujets zu finden. Wenigstens muß doch, deucht mich, das Kostüm sich an etwas Historisches anschließen, wenn auch die Hauptpersonen nicht historisch sind. So wäre vielleicht manches aus den spanischen und maurischen Ritterromanen zu benutzen oder Situationen aus den Zeiten der Kreuzzüge. Die Ritterorden sind für das moderne Publikum etwas Analoges von der Heldenperiode der Griechen. Dabei ist dieser Stoff empfänglicher für einen gewissen sentimentalen Gehalt, den wir ungern in einem Drama vermissen. Der Orient gibt auch noch Stoff zu Situationen, die weniger prosaisch sind als die neueste europäische Geschichte, besonders etwa Ostindien. Die Brahminen lassen sich idealisieren und ihr Verhältnis zu den Europäern könnte manchen tragischen Stoff darbieten. Ich habe Lust, den Renal in dieser Absicht anzusehen. Die ersten Portugiesen in Indien sind vielleicht brauchbarer für das Theater als die Spanier in Amerika. Von Mademoiselle Blasch haben wir wenig kennengelernt, aber ohne unsere Schuld. Ich suchte sie sogleich nach Empfang deines Briefes auf, aber ohne sie zu treffen. Sie besuchte aber meine Frau erst den Nachmittag vor ihrer Abreise, und nach dem, was du von ihr schriebst, hat es uns leid getan, dass sie uns nicht mehr von ihrer Zeit schenkt. Bei mir ist jetzt alles wohl, und meine Frau, die durch den Winter viel gelitten hatte, hat sich recht hübsch wieder erholt. Laues Baden und Pyrmonter haben ihr sehr genützt. Was erwartest du denn von Herders künftigem Journale, Aurora? Wenn Richter, wie man sagt, viel Beiträge liefert, wird es ein trübes Morgenrot werden. Ich fürchte von Herder viel Jeremiaden. Das literarische und moralische Chaos in unserem Zeitalter kann einem wohl manchmal üble Laune machen, aber der Schriftsteller muss sich über diese Stimmung erheben. Heiter und kraftvoll muss er er auf den Punkt wirken, wo er den Keim des Besseren wahrnimmt. Eine gesunde Natur muss Gesundheit, Freude und Harmonie um sich her verbreiten. Jetzt werde ich doch bald etwas von deinem neuen Trauerspiel erfahren. Bist du stark vorwärts gerückt? Dein Körner.